Herz wird 25 und heute rasten wir noch mal so richtig aus, nachdem wir jetzt gefühlte monatelang uns eingestimmt haben. Jetzt 5 Partys hinter uns haben in den vergangenen Tagen. Heute die richtige Party mit tausenden Acts. Wer es heute alles schon gespielt hat? Mavi. Und gerade... Die Leoniden. Und spielen wird gleich noch Suki. Ganz genau. Sido. Milliarden. Hast du noch Milliarden hätte ich beinahe aber vergessen. Guck mal, Leoniden hinter uns, Cyber, hinter uns. Guck mal. Ah, da sind doch die Leoniden. Wir stehen gerade da beim Merch-Stand, ganz vorne von der Columbia-Halle und wollten uns das Merch anschauen. Und die Leoniden, die vergeben gerade Autogramme. Ganz genau. Und stehen hier die Jungs wirklich, die haben noch nicht mal geschafft zu duschen oder so nach dem Auftritt. Man kann quasi den Schweiß in der Luft jetzt noch riechen, wenn sie jetzt hier vor ihre Fans treten. Guck mal, der eine trägt sogar Probe. Wunderschön. Ich glaube, wir werden einfach mal jetzt ganz kurz Disclosure hören mit You and Me und dann uns vordringen hinter dem Merchstand und die Jungs von Leoniden einfach mal verhaften und kurz fragen, wie der Auftritt war, oder? Yes.